بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben alhamdulillah in den letzten Wochen kennengelernt, wie oder was die großen Zeichen sind auf das baldige Eintreffen der Stunde. Und wir haben den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt und jeden Punkt gesehen, der dort erwähnt wurde, die 10 großen Zeichen. Und jetzt, nach dieser gewaltigen Phase, wird eine andere Phase kommen. Eine Phase, die diese Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und auch diejenigen, die auf ihr sind, noch nie zuvor erlebt haben. Aber wie wir jetzt wissen, zu diesem Augenblick, wenn diese neue Phase beginnt, zu diesem Augenblick werden keine Gläubigen mehr auf dieser Erde sein. Kein Muslim wird noch auf dieser Erde sein. So wie wir bereits letzte Woche gesehen haben. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat beschrieben, dass kurz bevor die Stunde beginnt, schickt Allah subhanahu wa ta'ala einen Wind, eine leichte Brise, eine kühle Brise. Und diese Brise, sie nimmt jede Seele eines jeden Gläubigen. Egal, ob er nun einen starken Glauben hat zu diesem Augenblick oder ob sein Glaube schwach ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass jede Seele genommen wird, jede, auch wenn der Glaube, die Stärke des Glaubens so groß ist wie ein Korn, so klein, auch dieser wird mitgenommen. Sodass es auf dieser Erde nur noch die Schlimmsten geben wird. Nur noch die schlimmsten Menschen werden auf dieser Erde leben. Nur noch die Ungläubigen wird es auf dieser Erde geben. Und während sie in ihrem Alltag sind und zum Augenblick, wo Allah subhanahu wa ta'ala es so will, beginnt eine neue Phase. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel Israfil den Befehl gibt, ins Horn zu stoßen. Und wenn wir hören, dass es einen Engel gibt, der ins Horn stößt, dann fragt sich vielleicht der eine oder andere, was ist das für ein Horn? Wie sieht das aus? Und die Antwort darauf hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gegeben, so wie es bei Imam Ahmed verzeichnet ist und bei Abu Dawud und bei Tirmidhi. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in diesem Hadith, nachdem ein Wüstenaraber zu ihm gekommen ist und zu ihm gesagt hat, O Gesandte Allah, was ist das Horn? Beschreib mir es. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah, ein Horn, also so Art wie eine Trompete, in dem gestoßen wird, der Träger dieses Horns ist Israfil. Das heißt, es ist ein Horn. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl dazu gibt, wird dieser Engel einmal reinstoßen, einmal reinblasen. Und dann beginnt die Stunde. Und niemand weiß, wie dieses Horn genau aussieht, wie groß es ist, wie dieser Stoß, dieser Laut zu hören sein wird. All das weiß nur der erhabene Allah. Aber das, was wir wissen, ist, dass dieser Horn existiert. Und wenn Allah den Befehl dazu gibt, dann beginnt die Stunde. Und Israfil, das ist ein Engel. Und ihr sollt wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Engeln aus Licht erschaffen hat. Und jedem Engel und jeden Engel, den er erschuf, hat er eine Aufgabe gegeben. Das heißt, jeder Engel hat eine bestimmte Aufgabe, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und diese Aufgabe erfüllt er. Und Israfil, dieser Engel, er wurde erschaffen allein für diese eine Aufgabe. Dass er, wenn er diesen Befehl bekommen hat, hineinstoßen soll in diesen Horn. Wie gesagt, jeder Engel, der erschaffen wurde, hat eine Aufgabe bekommen. Und ihr kennt Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam ist ein Engel. Und seine Aufgabe ist es, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, dass er die Offenbarung überträgt vom Erhaben Allah zu den Propheten und Gesandten. Das ist seine einzige Aufgabe. Und Mikael ist auch ein anderer Engel. Und seine Aufgabe ist, dass er zuständig ist für Regen und für Versorgung. Dieser Engel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn befiehlt, er ist zuständig für Regen und dass er den Geschöpfen die Versorgung verteilt. Den Menschen, den Dschinn, allen. Das ist seine Aufgabe. Und dann gibt es den Todesengel. Seine einzige Aufgabe, warum er erschaffen wurde, wie der Name schon sagt, dass er die Seelen nimmt. Er ist für den Tod zuständig. Er allein und kein anderer. So wie jeder seine Aufgabe bekommen hat. Und dann gibt es Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, aus einem einzigen Grund. Nämlich, dass sie den Sujud machen, dass sie sich verneigen vor dem erhabenen Allah. Und sie bleiben so in der Verneigung bis zum Tag der Auferstehung. Das ist ihre Aufgabe. Und andere Engel, sie hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen und ihre einzige Aufgabe ist es, den Ruku' zu machen vor dem erhabenen Allah. Und so zu verweilen bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch andere Engel erschaffen, die das Haus im Himmel umkreisen. Weil ihr sollt wissen, so wie wir Muslime hier auf dieser Erde in Mekka das Haus haben, was wir umkreisen sollen, wenn wir die Umrah vollziehen oder die Hajj vollziehen und so weiter, so haben die Engel im Himmel genauso ein Haus. Und sie umkreisen es. Und sie betreten das Haus. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, damit ihr euch versucht ungefähr vorzustellen, wie viele Engel es gibt. Der Gesandte Allah sagte, jeden Tag gehen 70.000 Engel in dieses Haus hinein und verlassen das Haus wieder, ohne es ein weiteres Mal zu begehen. Jeden Tag 70.000 Engel gehen dieses Haus rein und wieder raus. Nächsten Tag nächsten 70.000. Und so bis zum Tag der Auferstehung. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viele Engel Allah erschaffen hat. Und jeder Engel, wie gesagt, hat seine Aufgabe. Und Israfil, seine einzige Aufgabe ist es, darauf zu warten, dass Allah ihm den Befehl gibt. Und dann stößt er in das Horn. Das ist seine Aufgabe. Der wartet die ganze Zeit nur darauf. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Al-Hakim verzeichnet ist und von Al-Zahabi bestätigt wurde, er sagte, nicht einen Augenblick, und er beschreibt hier diesen Engel und seine Aufgabe, die er bekommen hat. Er sagt, nicht einen Augenblick hat der Träger des Horns seine Augen geschlossen. Weil einer von uns, der schließt manchmal kurz seine Augen, aber dieser Engel Israfil, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, nicht einmal hat er seine Augen kurz geschlossen. Was macht er? Er sagt, er schaut stets zum Thron hin, ohne dabei jemals seine Augen geschlossen zu haben. Er wartet darauf, wann ihm befohlen wird, seine Augen gleichen zwei funkelnden Sterne. Das heißt, er steht an diesem Horn und schaut zum Thron und wartet. Er wartet auf diesen Augenblick, wo Allah ihm sagen wird, jetzt blas hinein und wird er es tun. Das ist seine Aufgabe. Nicht einen Augenblick hat er seine Augen geschlossen, weil er für diese eine Sache erschaffen wurde und auf diese Bestimmung wartet, dass Allah ihm den Befehl gibt. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem anderen Hadith, der bei Imam Ahmed Abu Dawud und Al-Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch erklärt wurde, und schaut und versucht euch diese Worte vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, lasst sie in euer Herz reingehen, bevor ihr sie hört, um zu sehen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sich so sehr gefürchtet hat vor diesem einen Augenblick, vor diesem einen Tag, wo dann der letzte Tag sein wird. Er sagt in diesem Hadith, wie kann ich mein Leben genießen? Der Gesandte Allah sagt, wie kann ich mein Leben genießen? Wie kann ich auf diese Erde gehen, ohne Sorgen zu haben? Und jetzt erwähnt er, warum er das Leben nicht genießen kann. Und das ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, der sein Leben so sehr für Allah gegeben hat und so viel geleistet hat. Und sagt dann, dass er sein Leben nicht genießen kann aufgrund einer Tatsache. Er sagte, wie kann ich mein Leben genießen, wenn der Träger des Horns das Horn an seine Lippen gehoben hat? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in den Himmel gestiegen ist, traf er Propheten, er traf Gesandten und er sah Engel. Und er sah Israfil, diesen Engel, der diese Aufgabe bekommen hat, und er sah, dass er bereits seinen Mund an diesen Horn schon getan hat und nur noch darauf wartet, dass Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, blase hinein. So nah ist es schon. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sah das und sagte, wie kann ich jetzt noch mein Leben genießen? Er steht kurz bevor, ich habe gesehen, wie er es schon an seinen Mund getan hat. Er sagte, wie kann ich mein Leben genießen, wenn der Träger des Horns das Horn an seine Lippen gehoben hat und lauscht auf den Befehl, den Hornstoß zu geben. Weil nur Allah weiß, wann dieser Tag ist. Kein Engel weiß das, kein Prophet weiß das, niemand weiß es. Aber da es jetzt kurz bevorsteht, hat dieser Engel das Horn bereits an seine Lippen genommen und lauscht auf den Befehl von Allah, dass er ihm sagt, jetzt, und dann macht er es. Und der Gesandte Allah, er sah es. Und er sagte, wie kann ich da noch mein Leben genießen, wenn es doch jeden Augenblick beginnen kann? Weil er hat es schon in seinen Mund genommen. Jeden Augenblick kann es beginnen. Wie kann ich da noch mein Leben genießen? Und das ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, der sein Leben in Demut verbracht hat. Unser einer versunken in Sünde, ihn interessiert es gar nicht, ob der Tag der Abrechnung bald beginnen wird oder nicht, ob er bald sterben wird oder nicht, bis auf die wenigen, die sich Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt hat. Du siehst sie immer noch in Sünden, immer noch abgelenkt, so als hätte er noch genügend Zeit, so als würde er seine 80 noch erleben und noch genug Zeit haben, die Tauba zu machen, obwohl wir heute Morgen eine Schwester begraben haben im Friedhof, 20 Jahre alt. 20 Jahre alt. Sie ist morgens früh rausgegangen zur Schule, vorgestern. Sie ist in die Schule gegangen, aber in der Schule hat sie nicht ihr Lehrer erwartet, sondern der Todesengel. Und sie ist dann gestorben. Deswegen der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der sagte, ich kann mein Leben nicht genießen, wie denn auch, wenn dieser Tag uns bevorsteht. Aber unser einer denkt, er hat immer noch so viel Zeit, aber wenn dann der Todesengel vor ihm steht, dann bittet er um eine Rückkehr, aber diese wird ihm dann nicht mehr gewährt. Als die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es gehört haben, diese Worte, dass er sein Leben nicht mehr genießen kann, sagten sie ihm, und sie waren bedrückt gewesen, weil sie, wenn sie sowas gehört haben, sowas hat sie mitgenommen. Das war für sie nicht irgendeine Geschichte, ah schön, super, und wenn er draußen ist, macht er genauso weiter wie vorher. Nein, wenn sie sowas gehört haben, das hat sie mitgenommen, weil sie wussten, dass es die Wahrheit ist. Und sie sagten, oh Gesandter Allahs, was sollen wir tun? Wenn es doch kurz bevorsteht, was sollen wir tun? Daraufhin sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt sagen, hasbunallah wa ni'mal wakil, uns genügt Allah und er ist der beste Regler aller Angelegenheiten. Und in anderen Überlieferungen sagte er, sagt, hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna, uns genügt Allah und er ist der beste Regler aller Angelegenheiten, in Allah setzen wir unser Vertrauen. Du kannst nichts machen. Das, was du machen kannst, ist, dass du den rechten Weg einhältst. Das ist das, was du machen kannst. Und bitte Allah darum, dass er dich standhaft macht, dass du nicht zu denen gehörst, wenn die Brise dann kommt und die Seele nimmt, deine Seele nicht mitgenommen wird. Und du dann diese Sachen erleben musst, wie der Gesandte Allah dies beschrieben hat. Deswegen macht euch begreiflich diese Worte, die der Gesandte Allah gesagt hat. Wie kann ich mein Leben genießen? Wenn dieser Augenblick doch so kurz bevorsteht, denkt darüber nach und denkt darüber nach, wie ihr noch oder wie viele von uns immer noch ihre Sünden genießen können. Für was genießt du diese Sünden? Diese Sünden werden eine Belastung für dich sein am jüngsten Tag und du wirst hoffen und beten, diese nie begangen zu haben. Und du weißt doch nicht mal, ob Allah SWT die vergangenen Sünden vergeben hat. Wie kannst du dann hingehen und noch weitere Sünden begehen? Und du sollst wissen, dass je mehr du Allah SWT liebst, und hier kann jeder schauen, wie sehr er Allah SWT liebt. Ein Maßstab. Weil jeder sagt, ich liebe Allah, Liebe ist hier im Herzen. Es gibt einen Maßstab. So sehr du Allah SWT liebst, zeigt sich, wie sehr du ihn fürchtest. Die zwei gehen miteinander. Liebst du Allah SWT viel, fürchtest du dich auch sehr von Allah SWT. Liebst du ihn wenig, hast du auch wenig Furcht. Und die Furcht zeigt sich, ob du den Weg einhältst. Derjenige, der von morgens bis abends Sünden begeht und sagt, denn er liebt den Erhaben Allah, was für eine Liebe ist das? Er hat keine Angst vor dem Erhaben Allah. Je wissender du bist über den Erhaben Allah, umso mehr wirst du ihn verehren. Je mehr du deinen Herrn kennst, umso mehr wirst du ihn verehren. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist. Er sagte, bei Allah, ich habe von ihnen am meisten Wissen über Allah. Und dann sagte er weiter, und ich fürchte ihn von allen am meisten. Und das ist der Gesandte Allah. Er fürchtet Allah am meisten. Er liebt ihn am meisten und fürchtet ihn am meisten. Und deswegen sagte er auch, wie kann ich mein Leben dann noch genießen, wenn ich doch weiß, dass dieser eine Augenblick, dass dieser eine Tag kurz bevorsteht und dann stehst du vor dem Erhaben Allah und dann musst du all das rechtfertigen, was du getan hast. Deswegen derjenige, der von sich behauptet, Allah zu lieben, schau, ob du Allah SWT wirklich auch so fürchtest, wie es sein soll. Wenn du ihn fürchtest, dann liebst du ihn auch. Aber wenn du ihn nicht fürchtest, dann behaupte nicht, dass du ihn liebst. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb sogar den Wochentag, wann das beginnen wird. Wann Israfil diesen Befehl bekommen wird. Den Wochentag hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieben und das ist der Freitag, wie der heutige Tag. An einem Freitag wird Allah sallallahu alaihi wasallam den Befehl geben und er wird diesen Befehl ausführen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht, ist der Freitag. Das ist euer Tag. Der Tag von Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist der beste Tag in der Woche, ist euer Freitag. Er sagt, der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht, ist der Freitag. Adam wurde an diesem Tag erschaffen. An diesem Tag ging er ins Paradies ein. Und wieder an einem Freitag wurde er aus diesem hinausgeschickt. Und auch das jüngste Gericht wird an diesem Tag anbrechen. An einem Freitag. Und an anderen Überlieferungen sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, an ihm, also am Freitag, wird der Schrei stattfinden. So vermehrt eure Segenswünsche den Salat auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam an mich an diesem Tag, denn eure Segenswünsche werden mir übermittelt. Macht viel Segenswünsche auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am Freitag und seid gewiss, dass diese ihm gebracht werden. Deswegen macht diese, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Und wenn dann Allah sallallahu alaihi wasallam diesen Befehl gibt und Israfil das Horn bereits an seine Lippen getan hat und lauscht, dass Allah SWT ihm den Befehl gibt, dann gibt er ihm den Befehl. Und dann stößt Israfil das erste Mal in das Horn. Und die Leute in ihrem Alltag, wenn sie diesen Schrei hören, werden sie in Panik geraten. Und die Erde wird nicht mehr so sein, wie sie kannten. Die Erde, ihr müsst euch vorstellen und versucht euch das bildlich vorzustellen, die gesamte Erde wird beben. Die gesamte Erde. Und der Himmel wird sich spalten. Die Leute werden sich verstehen, was jetzt passiert. Die gesamte Erde bebt und sie schauen zum Himmel und sie spaltet sich. Und die Sonne wird auf einmal dunkel werden. Und das Licht der Sterne wird erlöschen. Kein Licht mehr wird zu sehen sein. Und die Meere, die Flüsse, die Seen, sie sind voller Wasser, aber zu diesem Augenblick werden sie voller Feuer sein, wie Lavaströme. Die ganze Erde wird sich ändern. Sie wird nicht mehr so sein, wie sie die Leute kannten. Weil jetzt wird sie zugrunde gehen, weil der Herr Allah den Befehl dazu gegeben hat. Das ist der letzte Tag. Nach ihm wird es nichts mehr geben. Das ist der Tag, vor dem Allah so sehr gewarnt hat und so viele Propheten und Gesandten geschickt hat, damit die Menschheit davor warnen, dass dieser Tag gewiss kommen wird. Und wenn dieser Tag dann kommen wird und die schlimmsten Menschen auf dieser Erde sein werden, sie werden nicht verstehen und begreifen, was geschieht. Und deswegen beschrieb der Herr Allah diesen einen Stoß als den Stoß des Erschreckens. Sie werden in Panik geraten. Sie werden nicht verstehen, was jetzt ist. Sie werden in Panik geraten und Angst bekommen. Und später wird noch ein anderer Stoß kommen, wo alle dann sterben werden. Und ein Stoß kommen, wo alle aus ihren Gräbern kommen werden. Aber bei diesem ersten Stoß wird die Welt zugrunde gehen und die Welt wird vernichtet werden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, dabei Imam Ahmed verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wen es auch immer erfreut, den Tag der Auferstehung zu sehen, als ob er ihn mit eigenen Augen sehe. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt dir, wenn du wissen willst, diesen Augenblick, wenn es dann beginnt, was da geschehen wird, bildlich, was passiert da, was geschieht da. Der Gesandte Allah s.a.w. sagt dir, du kannst es wissen und sehen. Wo? Im Koran, im Buch Allahs. Und er beschrieb und er zählte hier drei Suren auf, die genau diesen Tag beschreiben, was da geschieht. Wenn die Berge, die ihr draußen seht, sie werden zugrunde gehen und sie werden umherfliegen, als wären die aus Stoff. So wie Allah im Koran in diesen Suren es beschrieben hat. Gewaltige Berge werden dem Erdboden gleichgemacht. Das Licht der Sonne erlöscht. Die Meere werden zu Feuer. Der Himmel wird gespalten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wen es auch immer erfreut, den Tag der Auferstehung zu sehen, als ob er ihn mit eigenen Augen sehe, der soll die Suren lesen, wenn die Sonne umschlungen wird, Surat al-Takwir, und die Sura, wenn der Himmel zerbricht, die Sura al-Inshiqaq, und die Sura, wenn der Himmel sich spaltet, Al-Infitar. Diese drei Suren. Kehrt zurück und liest diese Suren und ihr werdet sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala diesen einen Augenblick im Detail beschrieben hat. Was da geschehen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb im Koran diesen Augenblick als der Augenblick des Erschreckens, der Panik. Wenn die Leute auf einmal sehen, wie die Erde zugrunde geht und untergeht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmel und die auf der Erde sind, außer wer Allah will, und alle kommen in Demut zu ihm. Alle werden sich erschrecken, wenn sie diesen einen Stoß hören werden, diesen Stoß, was keiner zuvor gehört hat. Wenn sie es hören, werden sich alle erschrecken. Sowohl die auf der Erde noch am Leben sind, auch genauso die im Himmel sind. Bis auf eine bestimmte Gruppe, die Allah hier im Vers ausgenommen hat. Er sagte, außer wer Allah will. Sie werden diesen Schrecken nicht erleben. Und es ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, wer diese eine Gruppe ist. Es gibt Gelehrten, die sagten, damit sind die Propheten und Gesandten gemeint. Andere sagten, damit sind die Shuhada, die Märtyrer gemeint, weil die Shuhada lebendig bei ihrem Herrn sind und versorgt werden. Und andere sagten, damit sind die Engel gemeint. Andere sagten, nein, nicht alle Engel, sondern nur Jibril, Israfil, Mikael, der Todesengel und die Thronträger. Und andere sagten, damit sind die Hur al-Ain gemeint, die Paradiesjungfrauen. Und andere sagten, damit ist Musa a.s. gemeint. Und als Beweis haben sie einen Hadith erwähnt, der bei Bukhari verzeichnet ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin der Erste, der nach dem Hornstoß aufersteht. Aber hier ist der letzte Hornstoß gemeint, den wir noch erleben werden. Weil diesen Hornstoß, den wir jetzt hören werden, das ist der Erste. Der Befehl, dass die Erde zugrunde gehen wird. Und der letzte Hornstoß ist dann, wenn die Leute aus ihren Gräbern herauskommen. Und der Gesandte Allah sagte, ich bin der Erste, der nach dem Hornstoß aufersteht und finde Musa aufgestanden. Und finde Musa auferstanden und er hält sich an den Thron. Und dann sagt der Gesandte Allah, ich weiß nicht, ob er vor mir auferstanden ist oder ob Allah, der Allerhöchste und Allerbarme, ihn davor befreit hat, also vor diesem Schrei. Und deswegen, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sich diese Sache nicht sicher war, er wusste selber nicht, wer ist hier aufgenommen in diesem Vers, dürfen wir uns auch nicht festlegen, wer hier ausgenommen ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass alle sich erschrecken werden auf der Erde und auf dem Himmel, dann werden sich alle erschrecken, bis auf die, die Allah subhanahu wa ta'ala ausnehmen wird, wer sie sind. Das weiß nur der Erhabene Allah. Und würde uns das nützen, dann hätte es der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala auch beschrieben. Und das, was uns Genüge sein soll, ist das, was im Koran beschrieben ist und was authentisch über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde. Und schaut euch als letztes folgenden Vers an, wo Allah subhanahu wa ta'ala diesen Augenblick beschreibt, wenn die Leute diesen Hornstoß hören und mitkriegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati shay'un azim, yawma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. So beginnt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Haltet doch die Grenzen Allahs ein. Ich habe euch gewarnt, so oft gewarnt. Und auch in diesem Vers will er uns nochmal warnen und sagt, fürchtet euren Herrn. Wann wollt ihr endlich den rechten Weg eures Herrn einschlagen und einhalten? Wann willst du aufhören mit diesen Sünden? Ich habe euch gerade gesagt, eine Schwester, 20 Jahre alt, ist gestorben. Sie hat sich auf den Weg gemacht in die Schule und hat darauf gewartet, dass ihr Lehrer kommt, aber stattdessen ist der Todesengel gekommen. Auf was willst du dann warten, dass er dich aufsucht? So wie er dich diesmal verschont hat, wird er das nächste Mal er dich aufsuchen. Deswegen Allah sagt hier, oh ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. Es wird keine einfache Sache sein. Für diejenigen, die noch am Leben sein werden. Wenn sie auf einmal sehen, wie der Himmel sich spaltet, die Sonne erlöscht, die Meere werden zu Feuer, die ganze Erde bebt, das wird keine einfache Sache sein. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, an dem Tag, da ihr es seht, wie jede Stillende aus Entsetzen übersehen wird, was sie soeben stillt. Eine Mutter liebt ihre Kinder. Und ihr seht, wenn sie ihr Kind stillt, wie sehr sie es an ihren Herzen trägt. Aber wenn sie diesen Schrei hört, schmeißt sie ihr Kind weg. Sie wird Angst haben, sie wird in Panik geraten. Es wird sie nicht mehr interessieren, ob sie ein Kind hat, was sie zu stillen hat oder sonst irgendwas. Schaut, was für ein Schrecken diese Leute erleben werden zu diesem Tag. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fürchtet doch Allah, dass ihr nicht zu denen gehört, die dann diesen Schrecken erleben werden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Sie wird ihr Kind, was sie im Bauch hat, verlieren. Und es wird sie gar nicht interessieren, weil sie sieht, die Welt geht unter. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind, aber die Strafe Allahs ist streng. Du siehst die Leute, wie sie rumlaufen, als wären sie betrunken, aber sie sind nicht betrunken. Sie laufen so rum, weil die Strafe Allahs streng ist, die Strafe Allahs ist hart. Deswegen sagt er am Anfang des Verses, fürchtet Allah, fürchte dich vor dieser gewaltigen Strafe, die kommen wird zweifellos, wird es diejenigen erwarten, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten. Und die nicht zurückkehren wollen, obwohl sie es immer wieder hören und immer wieder hören, aber sie lassen es sein und ignorieren es. Und deswegen wird sie, wenn sie dann die Strafe sehen, werden sie Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, ihnen eine weitere Chance zu geben, was er ihnen dann nicht geben wird. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.